Aus Anlass des 68. Gründungstages der TVIAK schickte am 8. September der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Algerien, Abdelaziz Bouteflika, einen großen Blumenkorb in die TVIAK-Botschaft in diesem Land.